Und auch als sie dort ankamen, geschah es nicht in einem umfassenden Sinn, sondern eher vorläufig. Die ersten Theropoden, zu denen später auch der berüchtigte Velociraptor gehörte, waren in der späten Triaszeit bis in die Tropen und Subtropen vorgedrungen. Typisch für diese Klade, eine Gruppe von Organismen, von denen man annimmt, dass sie die Nachkommen eines einzigen Vorfahren sind, sind Tiere mit hohlen Knochen und drei Zehen an den Extremitäten. Sie haben bis heute in Form der Vögel überlebt. Aber anfangs dominierten unter ihnen räuberische Fleischfresser, die kleine, am Erdboden herumwuselnde Tiere jagten. Dagegen beschränkten sich die beiden anderen Hauptgruppen der Dinosaurier, die immer größer werdenden pflanzenfressenden Sauropodomorpha und die Ornithischia, bis zur Jurazeit vor rund 201,4 Millionen Jahren auf die höheren Breiten und wurden aus irgendeinem Grund aus den Tropen ferngehalten. Der Unterschied wurde häufig mit der hohen Luftfeuchtigkeit in den Tropen erklärt, durch die Fossilien nur schlecht erhalten geblieben sind. Aber auch durch potenzielle Überlebenskämpfe mit krokodilartigen Reptilien, die bereits die Äquatorregion besiedelt hatten. Heute lassen eine wachsende Zahl von Fossilien und die geradezu gespenstische, je nach der Breite unterschiedliche Verteilung der Dinosauriertypen vermuten, dass ein tiefergehender, grundlegender geografischer Trend im Spiel war. Um diese Frage zu klären, studierten Wissenschaftler, die sich für das Klima vergangener Zeiten interessierten, Holzkohle, Überreste von Pollen und die geochemische Zusammensetzung von Flusssedimenten in New Mexico, in denen auch verschiedene frühe Dinosaurierfossilien erhalten geblieben waren. Die Ergebnisse zeigten, dass die Welt in der späten Triaszeit allgemein immer noch warm und trocken war. Zunehmend führten aber häufige, schnelle, extreme Schwankungen des CO2-Gehalts in der Atmosphäre zu plötzlichen Temperaturanstiegen, stärkeren Schwankungen der Niederschlagsmenge und vor allem zu ständigen Waldbränden, bei denen große Flächen abbrannten. Die so verursachte Unberechenbarkeit des tropischen Klimas, von der in Kapitel 2 bereits die Rede war, dürfte für die Tiergesellschaften am Äquator zu einer besonders starken Belastung geworden sein. Deshalb standen diese Regionen weiterhin unter der Herrschaft anderer Riesenreptilien. Gesellschaften von Pseudosuchia, Archosauriern, die eine größere Ähnlichkeit mit Krokodilen und Alligatoren hatten. Hinzu kamen einige Dinosaurier aus der Gruppe der Theropoda, die ihren Lebensunterhalt mit Jagen, Fischen oder Weiden bestritten. Dagegen konnten die immer größeren, schnell wachsenden Pflanzenfresser aus der Gruppe der Sauropodomorpha, die eine viel zuverlässigere Nahrungsversorgung brauchten, erst in der Jurazeit, als die Bedingungen sich stabilisierten, in die niedrigeren Breiten vordringen. Selbst die furchterregendsten Dinosaurier wurden seit ihrem ersten Auftreten und während ihrer gesamten Evolution durch den Zustand der tropischen Umwelt geformt. Diese Lebensräume schlossen neuere, eher experimentelle Formen von vornherein aus, boten aber gleichzeitig einigen der ersten fleischfressenden Dinosaurier, die sich in der düsteren Welt des Trias durchschlugen, eine angenehme Heimat.